نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سنتابع إن شاء الله في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكنا قد وصلنا إلى أطوار الدعوة إلى الإسلام، أطوار الدعوة إلى الإسلام. بارك الله فيكم. unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter إن شاء الله mit der Geschichte von unserem Propheten Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Und wir werden heute anfangen mit der Phasen des Aufrufes zum Islam. Es gab zwei Phasen und wir werden heute inshallah mit der ersten Phase anfangen, bi'idhnihi ta'ala. طيب, unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, nicht vergessen, barakallahu fikum. الدعوة إلى الإسلام في مكة مرت بمرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الدعوة السرية، والمرحلة الثانية هي مرحلة الدعوة العلنية. بعد نزول آيات المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإسلام. يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني أنذر الناس، ادعوهم. وربك فكبر، أي ادعوهم إلى التوحيد. وثيابك فطهر، أي طهر نفسك من المعاصي وطهر نفسك من الشرك ومن هذه المسائل. ولا شك أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس، ولكن كانت الدعوة في أول الأمر دعوة سرية، أي ما كانت دعوة علنية، يعني ما كانت سرية أيضا من ناحية أنه ما أحد يعلم، وإنما ما كانت دعوة على نطاق واسع، إنما كانت بدأت بأشخاص معينين. وكان من الطبيعي أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته وأصدقائه وأقرب الناس إليه. فكان من أول الذين أسلموا خديجة رضوان الله عليها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة رضوان الله عليها التي واست النبي صلى الله عليه وسلم بمالها ونفسها، والتي وقفت إلى جانبه صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الإسلام. ومن الرجال الأحرار أول من أسلم كان أبو بكر الصديق رضوان الله عليه، وهو عبد الله العتيق أو عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة التيمي من بني التيم، وهو أول من أسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أمرا عظيما وقال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة، يعني كان عنده شيء تراجع وتردد ونظر، إلا أبا بكر ما عكم حين دعوته ولا تردد فيه، يعني لم يتأخر أبدا، مباشرة أخذ دخل الإسلام وكان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق. وأما من الموالي وقلنا المولى هو المملوك المعتوق، يعني الذي كان عبدا فأعتق. فأول من آمن من الموالي كان زيد بن حارثة، زيد بن حارثة. وأول من أسلم من العبيد بلال بن رباح رضوان الله عليه، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. وبلال كان عبدا لأمية بن خلف، وآمن بلال. وأول من آمن كذلك بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطبعا الله سبحانه وتعالى أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بأن آمنت خديجة وبنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما من الأطفال أو من الصبيان فأول من آمن كان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، الذي تربى في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وطبعا ثم بدأ الصحابة يدخلون تباعا هذا الدين، فأبو بكر بدأ يدعو من يعرف، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو أهله إلى الإسلام، وزيد كذلك، وبلال وغيرهم كلهم يدعون إلى الإسلام. فآمن بدعوة أبي بكر رضوان الله عليه عثمان، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، كلهم آمنوا بدعوة أبي بكر، يعني أبو بكر دعاهم إلى الإسلام فآمنوا. هذا هم أوائل من دخلوا، هؤلاء هم أوائل من دخلوا الإسلام. بارك الله فيكم. Wir haben erzählt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart worden war, dass er verkündigt, Und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Ayat von Surat al-Muddathir herabgesandt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufsteht und dass er die Leute zum Islam aufruft und dass er sich reinigt und dass die anderen auch sich reinigen von Schirk und von Schlechtem. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat angefangen, natürlich seine Familie zum Islam aufzurufen. Und die bekanntesten Personen, die er gekannt hat. Und das war die erste Phase der Da'wah. Es gab zwei Phasen für die Da'wah in Mekka. Es gab zwei Phasen des Aufrufes. Die erste Phase war geheim. Das wird geheim, nicht jetzt, dass keiner gewusst hat. Die Leute haben gewusst, aber das war nicht so öffentlich. Nicht so öffentlich wie in der zweiten Phase. Und in dieser Phase, in der ersten Phase, das war die geheime Phase, hat der Prophet Muhammad s.a.w. mit bestimmten Leuten gesprochen. Und diese Leute haben auch weiter den Islam verbreitet, indem sie mit den anderen gesprochen haben. Die erste Frau oder überhaupt die erste Person, die den Islam angenommen hat, war Khadija, radwanullahi alayha, die Frau von unserem Propheten Muhammad s.a.w. Khadija war seine Frau, sie war seine Beraterin, sie hat ihn unterstützt und sie hat ihm geholfen in seinen Da'wah. Sie war eine Frau, die immer auf seiner Seite war, Radwanullahi alayha, und der Prophet Muhammad s.a.w. hat sie am meisten gemocht, Radwanullahi alayha. Die war auch die erste überhaupt, die den Islam angenommen hat, das wird von Männern und von Frauen, war sie die erste. Von den Männern, der erste, der den Islam angenommen hat, war Abu Bakr. War Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu alayhi. Abu Bakr ist natürlich der Freund von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er hat ihm immer bestätigt, was er gesagt hat. Und deshalb sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Jeder von euch, als ich ihn zum Islam aufgerufen habe, hat Verzögerung gezeigt, hat nachgedacht, außer eine Person. Die hat den Islam sofort angenommen, ohne Verzögerung, ohne Wenn und Aber. Das war Abu Bakr, radwanullahi alayh. Und deshalb hat Abu Bakr diesen großen Wert in unserer Religion, weil er dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt hat und er hat überhaupt nicht gezögert, als der Prophet ihn zum Islam aufgerufen hat. Von den Kindern, der erste, der den Islam angenommen hat, war Ali ibn Abi Talib. Ali war noch jung und der hat den Islam angenommen. Übrigens, Ali war im Haus des Propheten Muhammad s.a.w. aufgewachsen. Weil wir erzählt haben, der Prophet Muhammad s.a.w., als er ungefähr 35 Jahre alt war, ging er zu Abu Talib und er hat Ali von ihm genommen und damit er Ali bei ihm aufwächst. Von den Al-Mawali, die sind die Leute, die versklavt waren und dann waren sie frei geworden. Das wird nicht jetzt die beste Stufe in der arabischen Stamm, sondern die zweite Stufe sozusagen. Der erste, der den Islam angenommen hat, war Zayd ibn Haritha. Man erzählt auch, das war Ammar ibn Yasir, aber eigentlich Zayd ibn Haritha hat den Islam angenommen von Al-Mawali. Und der erste, der den Islam angenommen hat von den Sklaven, war Bilal. Der war Sklave von Umayyah ibn Khalaf. Und dann hat Abu Bakr ihn gekauft und er hat den Islam, der hat sowieso den Islam angenommen. Und später ist Bilal der Rufer zum Gebet vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natürlich auch, barakallahu fikum, die Töchter von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben den Islam angenommen. Die Töchter von ihm haben alle den Islam angenommen und die waren von den Ersten, die den Islam angenommen haben. Wie ich schon erzählt habe, die Leute auch, die den Islam angenommen haben, wie Abu Bakr und die anderen von den Gefährten von unserem Propheten, als sie den Islam angenommen haben, haben sie angefangen, auch zum Islam aufzurufen. Sie haben angefangen, mit den Leuten zu sprechen. Deshalb habe ich gesagt, auch diese Frage war nicht so geheim, dass keiner erfahren hat, dass der Islam da ist. Doch, aber das war so, dass sie erfahren haben. Aber das war nicht so öffentlich wie in der zweiten Phase. Abu Bakr hat die Leute zum Islam angerufen und Uthman ibn Affan hat den Islam angenommen, Uthman. Al-Zubayr ibn al-Awwam hat den Islam angenommen. Abdurrahman ibn Auf hat den Islam angenommen. Sa'd ibn Abi Waqqas hat den Islam angenommen. Talha ibn Ubaidillah hat den Islam angenommen. Übrigens, diese Namen, Talha, Sa'd, Abdurrahman, Al-Zubayr, Uthman, die sind alle von den 10 Leuten, die in einem Hadith gekommen sind, dass sie ins Paradies kommen. Die waren die Ersten, einige der Ersten, die den Islam angenommen haben. Barakallahu fikum. Thumma barakallahu fikum, Aslam Abu Ubaidah, Amir ibn al-Jarrah, wa Abu Salama, والأرقم ابن أبي الأرقم وكذلك عثمان بن مضعون وعبيد بن الحارث وسعيد ابن زيد سعيد ابن زيد وأسماء بنت أبي بكر وخباب ابن الأرت كلهم كانوا من الطبقة الثانية الذين دخلوا الإسلام. Dann barakallahu fikum folgte noch eine Gruppe von Sahaba, die den Islam angenommen haben. Die waren Abu Ubaidah, Amir ibn al-Jarrah, Abu Salama, Abdullah ibn Abd al-Asad, Al-Arqam ibn Abi al-Arqam, Uthman ibn Maz'un, Ubaidah ibn al-Harith, Sa'id ibn Zayd, Asma' بنت أبي بكر خباب ابن الأرت. Die waren die zweite sozusagen Gruppe, die den Islam angenommen haben. Und das ging weiter. Das ging weiter. ثم أسلم عمير ابن أبي وقاص أخو سعد عبد الله بن مسعود عامر ابن فهيرة صهيب ابن سنان كذلك أسلم أبو ذر الغفاري وأخوه وأمه ودخل الكثير من الناس الإسلام في هذه المرحلة بارك الله فيكم. Dann gab es noch andere, die den Islam angenommen haben, wie zum Beispiel Abdullah ibn Mas'ud, Amir ibn Fuhayra, Suhayb, haben alle den Islam angenommen. Abu Dharr al-Ghafari haben den Islam alle angenommen, barakallahu fikum. Und diese Leute haben weiter den Islam jetzt praktiziert und die haben angefangen, zum Islam aufzurufen. Natürlich in dieser Zeit, sie haben auch einen Platz gebraucht, dass sie sich treffen, dass sie ihre Religion lernen, dass sie den Propheten treffen. Der Prophet geht nicht so zu einzeln. فلذلك barakallahu fikum, كان هناك لابد كان لهم أن يكون لهم لابد من مكان يجتمعون فيه يلتقون فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا دينه. فكان دار الأرقم ابن أبي الأرقم ابن أبي الأرقم رضوان الله عليه الذي دخل الإسلام وفتح بيته ليكون مكانا يلتقي فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. وكان الصحابة يرتادون هذا البيت يتخفون ويأتون إلى هذا البيت. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في دار الأرقم، الأرقم يعلمهم، إلى أن أسلم عمر رضوان الله عليه. فلما أسلم عمر بن الخطاب أصبحوا يعني يعلنوا هذا الأمر واستعلنوا بعبادتهم وعبدوا الله سبحانه وتعالى أمام أهل مكة. أول شيء كان في دار الأرقم للأرقم بن أبي الأرقم، فلما أسلم عمر رضوان الله عليه استعلن المسلمون إيمانهم وبعبادتهم. بارك الله فيكم. Die Sahaba natürlich haben einen Platz gebraucht, dass sie sich treffen und dass sie ihre Religion lernen. Und dieser Platz war ein Haus von Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Al-Arqam hat den Islam angenommen und er hat sein Haus aufgemacht, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommt und die Sahaba, damit sie den Islam lernen. Und am Anfang an war die Sache so, dass die Sahaba, sie haben sich versteckt, als sie zum Haus von Al-Arqam gekommen sind. Bis Umar ibn al-Khattab den Islam angenommen hat, dann haben die Muslime das öffentlich gemacht, dass sie den Islam praktiziert haben. Aber am Anfang könnten sie den Islam nicht praktizieren öffentlich. Das war alles geheim. Das war alles in ihren Häusern. Oder die haben sich getroffen in Dar al-Arqam. Bis Umar den Islam angenommen hat, dann war das anders. Barakallahu fikum. في هذه الأحيان كثر عدد الصحابة كثيرا، كثر عدد الصحابة كثيرا. وهنا بارك الله فيكم أتى أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: لماذا لا نعلن ديننا؟ يعني لماذا نبقى هكذا؟ لماذا لا نعلن؟ وكان عدد الصحابة وصلوا إلى 38 رجلا. طبعا 38 رجلا في مكة يعني هذا عدد كبير يعتبر بهذه السرعة أنهم دخلوا الإسلام جميعا. فأبو بكر قالوا: يا رسول الله نعلن نعلن نعلن نعلن. فلم يزل الصديق برسول الله حتى أذن لهم في الخروج إلى المسجد الحرام. فتفرق المسلمون في كل رجل في عشيرته، وقام أبو بكر رضوان الله عليه خطيبا، وكان أول من دعا إلى الله أبو بكر الصديق. فثار المشركون على أبي بكر وضربوه ضربا شديدا، ضربوه ضربا شديدا حتى أن أبا بكر فقد الوعي، يعني خلاص فقد الوعي. فلما أفاق فأول ما قال: ما فعل رسول الله؟ سبحان الله. شوف أول ما فاق يعني هو انضرب وكذا وي ما فكر بنفسه، قال: ما فعل رسول الله؟ أول ما فاق رضوان الله عليه. وفي هذا حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما خلى بأمه كذلك قال لها: ما فعل رسول الله؟ فذهبت أم الصديق رضوان الله عليهما لتسأل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ذهب إلى أبي بكر هو يعوده، يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأراد أن يزور أبو بكر الصديق. وكانت أم أبي بكر ما أسلمت بعد، فطلب أبو بكر رضوان الله عليه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أمه إلى الإسلام، فدعاها فأسلمت. سبحان الله. وهذه طبعا من الأمور التي كانت في أول الأمر. بارك الله فيكم. هي gibt es eine sehr schöne Geschichte am Anfang des Islam. Und zwar, die Muslime sind 38 Leute geworden ungefähr. Waren 38 geworden. Und Abu Bakr kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat ihm gesagt, wir sind sehr viel geworden und wir wollen endlich verkünden, dass wir Muslime sind. Und wir wollen die Leute zum Islam aufrufen, öffentlich. Der Prophet hat ihm gesagt, nein, nein, nein. Der hat ihm gesagt, oh Prophet, lass uns und so weiter. Der Prophet hat ihm gesagt, okay, ihr könnt das machen. Dann ist Abu Bakr gegangen und jeder Sahabi war in seine Familie gegangen und die haben sich gesammelt. Und dann stand Abu Bakr und er hat angefangen zu reden über den Islam. Zu reden über den Islam und der hat zu Allah aufgerufen. So war Abu Bakr der erste Muslim, der zum Islam öffentlich aufgerufen hat in Mekka. Als die Leute von Mekka das hörten, was Abu Bakr sagte, sie sind zu Abu Bakr gegangen und sie haben angefangen, Abu Bakr zu schlagen. Sie haben ihn geschlagen, geschlagen, geschlagen, bis Abu Bakr ohnmächtig geworden ist. Dann haben die Familie von Abu Bakr ihn mitgenommen. Als er wach war, radhiyallahu alayhi, das erste Wort, was er gesagt hat, wie geht es dem Propheten? Hat man ihm etwas getan? Man hat ihm gesagt, lass das erstmal, ihm wurde nicht getan. Dann sagt, nein, ich möchte mich vergewissern. Dann hat er seine Mutter gesagt, was ist mit dem Propheten? Da hat sie gesagt, ich weiß nicht, was mit ihm ist. Er hat gesagt, geh und frag mal, was mit ihm ist. Dann ist sie zu ihm gegangen, zum Propheten. Und der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, wollte eigentlich Abu Bakr besuchen. Wollte Abu Bakr besuchen. Und Abu Bakr wollte nicht essen, nicht trinken, bis er den Propheten sieht. Und er ist zu Dar al-Arqam gegangen, zu dem Haus von Al-Arqam. Und dort hat er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam getroffen, er hat umarmt und so weiter, er hat ihn umarmt. Und er hat ihm gesagt, meine Mutter hat den Islam noch nicht angenommen, bitte ruf sie zum Islam auf. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit ihr gesprochen und er hat für sie Dua gemacht, dann hat sie den Islam angenommen. Dann hat sie den Islam angenommen. Und das war sozusagen, barakallahu fikum, von den Geschichten, die am Anfang der Da'wah passierten. Und das war noch nicht so öffentlich, der Aufruf zum Islam. استمر الأمر على ذلك استمر الأمر على ذلك ثلاث سنين ثلاث سنين والدعوة سرية والدعوة سرية إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين أنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا فاصدع بما تؤمر يعني اجهر بما تؤمر وأظهره وأظهر الحجة ولتكن علانية افرق بين الحق والباطل وأعرض عن المشركين يعني لا تهتم بالذي يقولونه ولا تهتم بالذي يفعلونه فجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة واستعلن بها هو وأصحابه وبدأت المرحلة الثانية من الدعوة إلى الإسلام وأنزل الله سبحانه وتعالى هنا وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فلما نزلت هذه الآية صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي وينادي بطون قريش فالذي لم يستطع أن يخرج أرسل من ينوبه ليعرف ما الأمر فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا فأنزل الله سبحانه وتعالى تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا سورة المثل وسبحان الله بارك الله فيكم في هذه السورة في هذه السورة معجزة قرآنية، معجزة قرآنية، لأن أبا لهب كان عنده من الوقت 15 سنة بعد نزول هذه السورة أن يثبت أن هذا الكلام غير صحيح بأن يدخل الإسلام، ولكنه بقي على كفره ومات على كفره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر، والله سبحانه وتعالى قال سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يعني أبو لهب وزوجة أبو لهب وزوجة أبي لهب سيعذبان في نار جهنم، على الرغم من أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في ديننا يا أخوة من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. دي استفازة دا دعوة دعوة تغيّر لك حد بقفيت محمد صلى الله عليه وسلم إن مكة تسم إسلام قروفن und der Prophet صلى الله عليه وسلم und die Gefährten haben sich in الدار الأرقم من الأرقم im Haus von الأرقم من الأرقم getroffen. Und das war alles nicht öffentlich. Das war normal. Die Leute haben gewusst, es gibt etwas und sowas, aber die haben das sozusagen nicht wahrgenommen, was der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم und seine Gefährten gemacht haben. Bis Allah subhanahu wa ta'ala Koran herabgesandt hat. Und zwar von Surat al-Hijr, die Ayah 94. Und zwar, فَاسْضَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Das ist verkünde, was Allah dir befohlen hat und wende dich ab von den von al-Mushrikin, wende dich ab von den Götzendienern. Das heißt, sag den Leuten, was richtig ist. Sag den Leuten, was richtig ist und verkünde die Religion. Verkünde, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir will und was er dir befohlen hat. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam angefangen, zum Islam öffentlich aufzurufen. Öffentlich. Nicht wie früher, sondern richtig öffentlich. Das heißt, der sagt den Leuten, das ist diese Religion und ihr müsst den Islam annehmen, weil das die Religion Allahs ist. Man darf keine Götzen anbeten, man darf keine Vermittler haben und so weiter. Und hier auch hat Allah subhanahu wa ta'ala noch etwas vom Koran herabgesandt. Und zwar, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Das bedeutet, warne deine Familie erstens. Das sind die Leute, die verwandt mit dir sind, die am nächsten zu dir sind. Und dir, als diese Ayah herabgesandt worden ist, ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf As-Safa-Hügel gestiegen. Es gab Hügel in Mekka, das heißt As-Safa. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stieg auf diesen Hügel und er hat die Leute gerufen. Leute von Fihr, Leute von Uday, Leute von, der hat die Familien von Mekka gerufen. Derjenige, der gehen konnte, hat er das getan. Derjenige, der nicht gehen konnte, hat jemanden als Vertreter geschickt, dass er hört, was der Prophet von ihnen will. Weil der Prophet normalerweise, der hat das mit ihnen nicht gemacht, dass er die Leute ruft. Dann kamen die Leute und unter anderem auch sein Onkel Abu Lahab. Dann hat der Prophet ihnen gesagt, wenn ich euch sage, im Tal hinter diesem Berg, hinter diesem Hügel, gibt es eine Armee und diese Armee wird euch angreifen, werdet ihr mir glauben? Dann haben sie ihm gesagt, natürlich, du hast immer die Wahrheit gesagt. Wir haben niemals von dir Lügen gehört. Du sagst immer die Wahrheit. Er hat gesagt, ich bin der Warner Gottes zu euch. Zwischen meinen Händen gibt es eine schmerzhafte Strafe. Das heißt, wenn ihr den einzigen Gott nicht anbetet, wird Allah subhanahu wa ta'ala euch bestrafen. Dann hat Abu Lahab ihm gesagt, Tabban lak, das bedeutet Tod für dich. Tod für dich, Mohammed. Dafür hast du uns gesammelt, dass du uns sowas sagst. Allah hat hier Koran herabgesandt. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Dass der Tod ist für Abu Lahab. Zugrunde gehen sollen die Hände Abu Lahab. Das wird der Tod ist für Abu Lahab. Und auch er selbst soll zugrunde gehen. Nichts soll ihm sein Vermögen nützen, noch das, was er erworben hat. Er wird in einem flammenden Feuer brennen. Er und seine Frau natürlich. Um Jamil hieß sie. Und subhanallah, das ist ein Wunder des Korans. Das ist ein Wunder des Korans. Erstens, trotz dass Abu Lahab der Onkel vom Propheten Muhammad s.a.w. ist, aber weil er Al-Kufr genommen hat und weil er gegen den Propheten gekämpft hat und er wollte den Propheten vertreiben und so weiter, kommt in die Hölle Abu Lahab. Das heißt, im Islam gibt es nicht, dass du sagst, ja, meine Verwandten sind gut, dann bin ich gut. Oder meine Familie sind gut, dann bin ich gut. Es gibt sowas nicht. Abu Lahab ist der Onkel vom Propheten und der wird in die Hölle kommen. Mit Sicherheit. Zweitens, der Wunder, das Wunder in dieser Sura ist vom Koran. Abu Lahab hat Zeit, 15 Jahre lang zu beweisen, dass der Koran falsch wäre. Wie? Indem Abu Lahab den Islam nehmen könnte. Er könnte doch den Islam annehmen. Und dann sagt er, ja, schaut mal, das steht im Koran, zugrunde geht Abu Lahab. Ja, sagt, zugrunde geht Abu Lahab. Aber die Sache ist so, barakallahu fikum, Allah hat das herabgesandt, dass Abu Lahab in die Hölle kommen wird. Er und seine Frau. Und deshalb hat Abu Lahab den Islam nicht angenommen, sondern der ist so geblieben als Kafir und er starb auch als Kafir und er wird in die Hölle gehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala das herabgesandt hat im Koran. Abu Lahab عاد النبي صلى الله عليه وسلم عداء شديدا على الرغم من أنه في زمانهم يا أخوة ما كان العم يعادي ابن أخيه يعني كان عندهم هذه كبيرة جدا أن يعادي الأخ أخاه أو العم ابن أخيه لأن هم من نفس العشيرة ومن نفس العائلة فما ما ما ما يكون هذا الأمر ولكن سبحان الله أبو لهب وزوجة أبو لهب أم جميل يعني كانوا من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت أم جميل تضع الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وترميه بالحجارة وكانت تقول فيه شعرا كانت تقول في النبي صلى الله عليه وسلم مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه ودين محمدا عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا كانت تقول هذا الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم ومرة أخذت حجرا كبيرا لتضرب النبي صلى الله عليه وسلم به فأتت فسألت أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بجانب أبي بكر فقالت لي أبي بكر أين صاحبك وهو بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فأبو بكر استغرب فقال له يا رسول الله ما رأت قال له لا ما رأتني وقال له ألا تسمع أنها تقول مذمما وأنا محمد فكانت تسب ولكن سبحان الله وكان أبو بكر يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام وخلفه عفوا أبو لهب يقول للناس لا تصدقوه لا تصدقوه إنه صابئ كاذب فيسأله الناس من هو ومن أنت يقول هذا ابن أخي وأنا عمه وهذه يعني كانت مسألة خطيرة حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العداء الشديد الذي كان من أبي لهب بارك الله فيكم أبو لهب hat gegen den Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم sehr schlimm getan und hat dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم Schaden zugefügt Abu Lahab und seine Frau. Seine Frau ist Um Jamil. Und Abu Lahab und seine Frau haben den Propheten immer beschimpft und sie haben ihn immer als Lügner dargestellt und sie wollten sein Bild schlecht darstellen vor den anderen Leuten. Jamil, die Frau von Abu Lahab, die hat immer Dornen und Steine und Müll vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam getan. Und sie hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit Steinen beworfen. Und die hat auch Gedicht gegen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt. Er hat gesagt, wir wollen ihn nicht. Und wir wollen seine Religion auch nicht. Und wir wollen mit ihm nichts zu tun haben. Und einmal hat sie einen großen Stein genommen und sie wollte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam damit schlagen. Da kam sie und die fragte, wo ist Muhammad? Und die hat immer nicht Muhammad genannt, die hat Muzammam. Muzammam ist derjenige, der kritisiert wird. Da hat sie gesagt, wo ist er? Und der saß neben Abu Bakr, neben ihm. Und die fragte Abu Bakr, wo ist Muhammad? Wo ist Muzammam? Abu Bakr sagte, er hat keine Antwort gegeben. Die ist weggegangen. Abu Bakr sagte dem Propheten, oh Prophet, hat sie dich nicht gesehen? Er hat ihm gesagt, nein. Es wird Allah subhanahu wa ta'ala hat das so gemacht, dass sie den Propheten nicht sieht. Und dann sagte ihm, schau mal Abu Bakr, sie beschimpft mich und sie sagt Muzammam und ich heiße Muhammad. Lass sie tun, was sie will. Lass sie tun, was sie will. Und subhanallah, das war die Gabe Allah subhanahu wa ta'ala an seinen Propheten, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam immer verschont blieb von dem, was Abu Lahab und seine Frau mit ihm gemacht haben. Schlimmer war, dass Abu Lahab hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lief. Der Prophet sagt den Leuten, sagt la ilaha illallah, dann werdet ihr gerettet, dann werdet ihr ins Paradies kommen. Hinter ihm ein schöner Mann, sein Gesicht leuchtet. Der sagt den Leuten, glaubt ihm nicht, der lügt. Die Leute fragen, wer ist er, wer bist du? Der sagt, er ist Mohammed, mein Neffe, und ich bin sein Onkel. Und das war natürlich eine Schande bei den Arabern damals, dass der Onkel so schlecht über seinen Neffen spricht. Aber Abu Lahab hat das gemacht. Aber trotzdem, barakallahu fikum, dieser Abu Lahab und seine Frau werden in die Hölle kommen. Wal'iyadu billah. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum. Wir müssen das verstehen. Bei uns, in unserer Religion ist so, deine Taten, deine Werke zählen. Dein Werk im Leben zählt. Nicht wer du bist und was du bist, sondern was tust du. Deine Handlung in diesem Leben ist am wichtigsten. Abu Lahab von einer Seite hat sehr schlimm gemacht gegen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Von der anderen Seite Abu Talib, der war anders dann mit seinem Neffen. Auf der Seite des anderen, barakallahu fikum, war Abu Talib. Und Abu Talib يحترم النبي صلى الله عليه وسلم ويعامله معاملة طيبة ويحميه ويحسن إليه واستمر في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات يعني إلى أن مات أبو طالب وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سبحان الله مع ذلك بقي أبو طالب على الكفر وهو في نار جهنم والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال أخف الناس عذابا من أهل النار هو أبو طالب يوضع له نعلان في قدميه نعلان يغلي منهما من نار يغلي منهما دماغه فنسأل الله السلامة بارك الله فيكم auf der anderen Seite betrachten wir die Haltung von dem anderen Onkel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Der hieß Abu Talib. Übrigens, Abu Talib hat den Islam nicht angenommen. Und der ist als Kafir auch gestorben, Abu Talib. Er hat den Islam nicht angenommen. Aber trotz, dass er den Islam nicht angenommen hat, hat er dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geholfen. und unterstützt. Er hat den Propheten geschützt vor den Leuten. Er war zum Propheten sehr gut und er hat den Propheten sehr gemocht und er hat auch den Islam sehr gemocht. Aber er hat den Islam nicht angenommen. Und er wird in die Hölle kommen. Der Prophet Muhammad sagte, derjenige, der am leichtesten gefoltert wird in der Hölle, wird Abu Talib sein. Er wird Schuhe von Feuer bekommen, sein Gehirn wird kochen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und subhanallah, schaut mal, ein Onkel, der beschimpft den Propheten und der sagt, der ist Lügner, und der andere Onkel, der unterstützt den Propheten, der hilft ihm und der versucht sozusagen, die Leute von ihm abzuhalten. Weil viele Leute wollten den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam am Anfang an töten. Aber Abu Talib hat das nicht. Und Alhamdulillah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns viele Abu Talibs geben, aber die den Islam annehmen. Das ist dann schöner. Und hier gab es. Das war Al-Abbas. Al-Abbas, der war der Onkel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und der hat den Islam angenommen. Und Hamza. Al-Abbas und Hamza haben den Islam angenommen. Die waren auch die Onkel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Barakallahu fikum. Abu Talib min jiha wa Abu Lahab min al-jiha al-ukhra. Walakin Hamza wal-Abbas dakhala al-Islam. Wa kana aydan min a'mam al-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taba'an wa huna bada'at Quraysh barakallahu fikum bi السب والفحش والسخرية والإذاء والإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأتصور أنه بارك الله فيكم من أهم الأمور التي يعني يجب أن نعنى بها وخاصة في مثل زماننا هذا البحث بالذات. كيف صبر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على الإذاء لأنهم دعوا إلى الإسلام وخاصة في مثل وقتنا هذا لأنه في تشابه كبير الإسلام يعادى الإسلام يراد بعض الناس يريد القضاء على الإسلام في الدنمارك يريد الآن منع الحجاب في هولندا يريد منع النقاب في مناطق أخرى منعوا خلاص الحجاب في المساجد وفي المدارس ويريدوا يمنعوه في الطرقات في بعض المناطق في إيطاليا في بعض المناطق إذا خرجت المرأة متحجبة أمام مجلس البلدية 50 أورو مخالفة نعم وطبعا تشويه لصورة الإسلام حملة عنيفة على الأئمة وعلى الملتزمين بدينهم وسبحان الله ما أشبه اليوم بالأمس وما أشبه الأمس باليوم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين. بارك الله فيكم. Nachdem der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم die Dawa verkündigt hat und zum Islam angefangen hat, zum Islam öffentlich aufzurufen, natürlich hat es den Mekkanern nicht gefallen, was er gemacht hat. Die beten Götzen an, die haben ihr System und die haben Macht. Und die machen alles mit den Sklaven, was sie machen. Die Schwachen, die kleinen Fische sozusagen, werden gefressen. Die haben überhaupt keine Rechte. Und dann kommt ein Prophet und der sagt den Leuten, nein, Bilal soll die gleichen Rechte genießen wie Abu Jahl und wie sein Onkel Abu Lahab. Uff, Bilal, der Sklave, wird so sein wie der Führer von Mekka, Abu Jahl. Das haben sie dann natürlich. Sie sagt, nein, auf keinen Fall. Was haben sie angefangen? Und dann hat der Prophet ihnen gesagt, ihr dürft keine Götzen anbeten. Diese Götzen, die sind gar nicht. Ihr dürft nur Allah. Ihr müsst Allah allein einzig anbeten. Da wollten sie das nicht. Und dann haben sie angefangen, den Propheten zu beschimpfen, ihm Schaden zuzufügen, Die haben angefangen, sein Bild schlecht darzustellen und die haben angefangen, sozusagen ihn zu foltern, seine Gefährten zu töten, zu foltern. Und der Prophet und seine Gefährten müssten Geduld zeigen. Und ich denke, diese Geschichte jetzt, das bedeutet, diese Momente in der Geschichte von Prophet Muhammad sind für uns sehr wichtig. Die Muslime waren wenig inzwischen den Kuffar. Es gab Götzendiener, die wollten die Muslime nicht haben. Und subhanallah, wir sehen heute, als ob Ähnlichung es zwischen den beiden Situationen gibt. Als ob, ja? Ich meine, in Italien gibt es in bestimmten Stellen, wenn eine Frau sich bedeckt, auf der Straße läuft, vor einem Rathaus, dann muss sie 50 Euro Strafe zahlen. In Frankreich dürfen die Mädchen kein Hijab tragen. In Dänemark wollte man vor ein paar Tagen den Hijab und die Mütze der Turban der Muslime verbieten. Ja. Ein Angriff gegen die Muslime, gegen die Imame, ein Angriff gegen die Leute, die den Islam praktizieren wollen. Schlechte Darstellung des Islam. Eine Medienkampagne gegen den Islam. Politiker, die öffentlich dazu aufrufen, den Islam zu bekämpfen. Professoren an Universitäten, die sagen, das Schlimmste, was Europa passierte, ist, dass der Islam angekommen ist in Europa. Glaubt ihr das? Ein Professor an der Uni sagt das. In öffentlichen Vorlesungen. Der sagt das. Ja, aber wer sagt das? Was sagst du? Ein Politiker, der will den Islam bekämpfen. Der will keine Moscheen in Europa. Ein Professor, der sagt, das Schlimmste, was uns passiert, ist der Islam. Und in Dänemark will man kein Hijab, in Frankreich kein Hijab für die Mädchen in der Schule, in Italien 50 Euro, in Holland will Gesichtsbedeckung der muslimischen Frau verbieten. Und natürlich Schwimmunterricht muss die Mädchen und. Und am Ende sagt man Religionsfreiheit. Das bedeutet, die Wörter sind anders, aber Allahu Ta'ala, Wallahu Ta'ala, aber die Situation ist das gleiche, aber in einer anderen Version. In einer anderen Version. Und leider, wir Muslime, wir wurden immer ausgelacht. Und da hat man uns immer betrogen und belogen. Und wir glauben bis heute, die kommen und sagen, wir haben nicht gegen den Islam. Gegen den Islam haben wir nicht. Aber wenn man sagt, dass die muslimische Frau sich zu bedecken hat, dann ist man gegen Integration. Aber man hat gegen den Islam nicht, ja? Aufpassen. Ich meine, als ob wir Hühner wären. Als ob wir nicht die Sprache nicht verstehen. Die beleidigen uns und dann sagen sie, wir bedauern, dass man uns falsch verstanden hat. Aha! Immer sind wir die Dummen, ne? Wir verstehen falsch. Die beleidigen uns und wir verstehen falsch. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Aber das ist barakallahu fikum so. Die Geschichte wiederholt sich. Die Geschichte wiederholt sich. Und wir kommen zu diesen Unterrichten. Natürlich, wir reden aus der Geschichte. Ich meine, wir können das nicht ändern. So waren die Tatsachen, was man mit dem Propheten Muhammad sallam und mit seinen Gefährten gemacht hat. Und subhanallah, damals wollte man das Bild des Islam schlecht darstellen. Und heute macht man das Gleiche. Damals hat man die Gefährten vom Propheten Muhammad sallam gefoltert. Heute wird das auch gemacht. Die wurden schikaniert, heute wird auch gemacht. Aber in anderen Versionen. Oder, da kommt man und sagt uns immer, nein, wir haben nicht gegen euch. Einer sagt, der Islam muss bekämpft werden. Dann sagt er, ich habe nicht gegen den Islam. Ja, aber was ist der dann zu bekämpfen dann? Oder ist das auf Deutsch oder ist das in einer anderen Sprache? Der Islam ist eine Religion zu bekämpfen. Wir wollen keinen Islam in diesem Land. Ist das auf Deutsch, was ich gesagt habe? Ja, aber Entschuldigung, ich habe falsch verstanden. Ja, da hat man gut gemeint, ja. Man sagt ja, den Islam zu bekämpfen, aber da hat man gut gemeint. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Damals wollte man den Islam vernichten, da hat man nicht geschafft und heute wird man auch nicht schaffen. Mit Sicherheit, Bismillah. Da wird man nicht schaffen und es werden stets manche Muslime, ich sage manche Muslime, nicht Muslime, Hip-Hop und verkaufen der Religion. Muslime verkaufen der Religion und Hip-Hop meine ich nicht. Aber es gibt bestimmt Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und die werden auf dem richtigen Weg bleiben. Wenn auch eine Person, dann wird eine Person bleiben. Alhamdulillah Rabbil Alamin. So hat Allah versprochen. Und natürlich, wir vertrauen auf Allah und wir wissen, was Allah subhanahu wa ta'ala versprochen hat, wird passieren. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Und bis zum nächsten Mal, inshallah, von diesem Unterricht. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wir treffen uns dann am Montag zum Unterricht wieder, bi'idhni ta'ala, mit Riyad Salihin nach dem Maghrib-Gebet. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك. غدا ما في درس وبعد غد ما فيها، لأنه أنا سأكون في الألبن. ألبن. طيب. morgen und übermorgen gibt es keinen Unterricht بإذن الله تعالى. dann Montag. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كان من أول درس يريد يؤدي؟ من أول أنت عاوز نعم زايد لأنك طلعت. كنت ألعب؟ معناته ما كنت بالدرس كنت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة تفضل ها؟ يقول والله كردي يقول من واحد لستة يقول فدي بك يقول أفتي أربعة لا أنا أربعة غطي لك عبرش خير إن شاء الله السلام عليكم